in der Hofoper. Höhepunkt unserer Freundschaft waren die gemeinsamen Besuche der Hofoper. Untrennbar ist für mich die Erinnerung an meinen Freund mit diesen glanzvollen Erlebnissen verbunden. In der weihevollen Atmosphäre des Linzer Theaters hatten wir unseren Jünglingsbund geschlossen. Im ersten Opernhaus Europas bekräftigten wir ihn immer wieder von Neuem. Wenn auch, je älter wir wurden, die Gegensätzlichkeiten zwischen uns beiden immer deutlicher sichtbar wurden und uns die Verschiedenheit der Familienverhältnisse, die beruflichen Neigungen, die Einstellung zum öffentlichen und politischen Leben immer fühlbarer auseinanderdrängten, band uns die flammende Begeisterung für alles Schöne und Erhabene, das in den Aufführungen der Wiener Hofoper den höchsten künstlerischen Ausdruck fand, umso inniger zusammen. In Linz war unser gegenseitiges Verhältnis noch durchaus harmonisch und ausgeglichen gewesen. In Wien aber wuchsen, gewiss auch durch das Zusammenleben in einem Raume, die Konflikte und Spannungen. Ein Glück, dass sich zu gleicher Zeit auch der Einfluss der gemeinsam empfangenen künstlerischen Erlebnisse auf unsere Freundschaft verstärkte. Die Wiener Hofoper bot wohl die höchsten Voraussetzungen für eine vollkommene künstlerische Darbietung, die sich in der damaligen Zeit denken ließ. Orchester, Solisten und Chor waren in ihrer Leistung unübertroffen. Dirigent war damals der unerreichte Gustav Mahler, dem auch Adolf größte Bewunderung entgegenbrachte. Ganz besonders begeisterten uns die Inszenierungen des genialen Bühnenbildners Professor Roller. In Wagner-Opern hörten wir meist Solisten aus Bayreuth. Zusammengefasst bedeutete dies ein künstlerisches Erlebnis, wie es damals noch nirgends auf dieser Erde möglich war. Daran lässt sich unsere überschwängliche Begeisterung ermessen. So wie dies zu allen Zeiten der Fall war, haben auch wir beide, arme, unbekannte Studenten, uns damals die Möglichkeit, an diesen Aufführungen teilzunehmen, hart erkämpfen müssen. Zwar gab es auch für das Stehparterre, das in Wien genauso wie in Linz für uns das ersehnte Ziel bedeutete, angeblich ermäßigte Karten, aber wir bekamen niemals eine zu Gesicht, auch nicht am Konservatorium. Die Seiten 217 und 218 des Buches sind Bildseiten. Seite 217, Rückseite der vorstehenden Skizze. Hitler hat hier in wenigen Strichen seinem musikalisch interessierten Freunde die akustischen Verhältnisse der von ihm geplanten Linzer Tonhalle dargestellt. Seite 218, Kartengrüße Adolf Hitlers aus Wien an seinen Freund anlässlich seines ersten, noch vorübergehenden Aufenthaltes in der Kaiserstadt. Diese und die folgenden Originale aus dem Besitze des Autors. Weiter im Text. Wir mussten also den vollen Preis, 2 Kronen, dafür bezahlen, viel Geld, wenn man bedenkt, dass Adolf nach Abzug der Miete für den ganzen Monat nur mehr 15 Kronen von seiner Rente übrig blieben. Trotzdem wir vollzahlende Besucher waren, mussten wir, weil der Andrang zu stark war, um diese Karten kämpfen. Eine Stunde vor Beginn der Vorstellung wurde die Abendkasse geöffnet. 2 Stunden vor Kassenöffnung war Einlass in den Gang. Um aber rechtzeitig in den Gang zu kommen, musste man sich oft schon mittags unter den Arkaden anstellen. Wenn man noch so früh dorthin kam, war man doch gewiss nicht der Erste. Im Gang befand sich die durch Bronzegitter abgeschlossene Kö, die zur Abendkasse führte und zugleich mit dieser geöffnet wurde. Ständig patrouillierten Polizisten auf und ab, um die Wartenden im Zaume zu halten. Wurde die Kö geöffnet, so rannte alles wie nach einem Startschuss darauf los. Dabei war eine scharfe Ecke zu nehmen, manch einer flog bei diesem Wettlauf auf dem glatten, gepflasterten Boden aus der Kurve. Mit dem endlich erkämpften Billett in der Hand begann der zweite Wettlauf zum Stehparterre. Glücklicherweise war der Weg von der Abendkasse dorthin nicht sehr weit. Das Stehparterre lag unterhalb der Kaiserloge und besaß eine ausgezeichnete Akustik. Frauen und Mädchen hatten im Stehparterre keinen Zutritt, ein Umstand, den Adolf sehr schätzte. Nachteilig hingegen war es, dass das Stehparterre in der Mitte durch eine Bronzestange in 2 Hälften geschieden wurde, eine für Zivil, eine für Militär. Diese jungen Leutnants, die nach der Ansicht meines Freundes weniger der Musik zuliebe, als um das gesellschaftliche Ereignis zu genießen, in die Hofoper gingen, brauchten für ihre Eintrittskarte in das Stehparterre nur 10 Heller zu entrichten, während man uns armen Studenten das 20-fache dieses Betrages abknöpfte. Darüber geriet Adolf immer in Wut. Wenn er dann diese elegant gekleideten Leutnants sah, die ständig gähnend die Pause kaum erwarten konnten, um im Foyer zu promenieren, so stolz, als kämen sie eben aus der Loge, erklärte er ergrimmt, dass in diesem Stehparterre künstlerisches Verständnis und Eintrittspreis verkehrt proportional zueinander wären. Außerdem war die militärische Hälfte des Stehparterres kaum jemals voll besetzt, während sich im zivilen Teil Studenten, junge Angestellte und Arbeiter auf die Zehen traten. Wie im Stehparterre des Linzer Landestheaters der Platz an einer der beiden Säulen, war im Stehparterre der Wiener Hofoper das sogenannte Kipfel das Ziel unserer Wünsche. Dieser in der Form eines Butzerkipfels gestaltete, etwa 10 Besucher aufnehmende Raum wurde durch den gerundeten Verlauf der Bogen einerseits, andererseits durch den Abschluss der letzten Parkettreihe gebildet. Wer im Kipfel stand, konnte sich an der Metallstange so stark aufstützen, dass die vom langen Stehen ermüdeten Beine, manchmal 3 Stunden in den Arkaden, 2 im Gang, 4 bis 5 Stunden bei der Aufführung, etwas entlastet wurden. Innerhalb der Besucher des Stehparterres galt es als ungeschriebenes Gesetz, dass der einmal erkämpfte Platz dem Besitzer von niemandem mehr bestritten werden durfte. Diese mit bewundernswerter Disziplin durchgehaltene Ordnung ermöglichte es dem Besucher, während der Pausen das Stehparterre zu verlassen. Ich erinnere mich mit Vergnügen daran, wie sich im gleichen Moment, da irgendein Frechling einen ihm nicht zustehenden Platz besetzen wollte, das zivile Stehparterre wie ein Mann erhob und den Eindringling hinausbeförderte. Unerfreulich aber war, dass sich im Stehparterre meistens die Klaköre versammelten. Das hat uns manche Aufführung verdorben. Der damals übliche Vorgang war sehr einfach. Irgendein Sänger oder eine Sängerin, die an bestimmten Stellen ihres Partes Beifall haben wollten, mieteten sich für den Abend eine Klack. Der Anführer derselben besorgte seinen Leuten die Eintrittskarten und bezahlte ihnen außerdem einen fixen Preis. Es gab damals an der Hofoper Berufsklaköre, die nach genau festgesetzten Tarifen arbeiteten. So brach mitunter, oft an ganz unpassender Stelle, mitten unter uns rasender Beifall los. Das konnte uns in helle Wut versetzen. Ich erinnere mich, wie wir einmal bei Tannhäuser am Schluss der Romerzählung eine Gruppe von Klakören niedergezischt haben. Als einer von ihnen, obwohl das Orchester weiterspielte, laut Bravo brüllte, stieß Adolf dem Kerl die Faust in die Rippen. Als wir das Theater verließen, stand der Chef der Klack bereits mit einem Polizisten am Eingang. Adolf wurde an Ort und Stelle verhört und verteidigte sich so glänzend, dass ihn der Polizist laufen ließ. Er hatte sogar noch Zeit genug, dem betreffenden Klakör auf offener Straße nachzulaufen und ihm eine schallende Ohrfeige zu versetzen. In den Zwischenakten tauchte meistens ein altes Faktotum im Stehparterre auf und bot auf einem Tablett Gläser mit frischem Wasser an. Ein Glas kostete 5 Heller. Aber das halblaute, in fremdem Tonfall gesungene »Wasser angenehm« des Alten erklang manches Mal, wenn wir von der stundenlangen Anspannung erschöpft waren, wie eine Erlösung. Da auch im Stehparterre die Überkleider abgegeben werden mussten, gingen wir, um uns die Garderobengebühr zu ersparen, grundsätzlich ohne Überrock, Mantel oder Hut in die Oper. Freilich war es dann, wenn wir aus dem überhitzten Stehparterre in die Nacht hinauskamen, oft bitterkalt. Aber was hatte das nach einem Lohengrin oder einem Tristan zu sagen? Äußerst unangenehm aber war für uns beide, dass wir, um das Sperrsechserl zu vermeiden, spätestens um 10 Uhr vor unserem Hause sein mussten. Da nach Adolfs exakten Berechnungen der Weg von der Hofoper am Ring bis zum Hause Stumpergasse 29 bei schärfstem Tempo und Beachtung aller Abkürzungen 15 Minuten betrug, mussten wir eine Viertelstunde vor 10 die Oper verlassen. Daher stellten wir uns nach der Zwischenpause schon vor dem rückwärtigen Eingang auf und überließen anderen kunstbegeisterten Jünglingen unsere Plätze im Kipfel. Die Folge davon war, dass Adolf von Opern, die eine längere Aufführungszeit hatten, den Schluss niemals kennenlernte. Ich musste ihm diesen dann auf dem Klavier vorspielen. Nach wie vor galt unsere ungeteilte Liebe und Begeisterung den Musikdramen Richard Wagners. Vor dieser einzigartigen, mystischen Welt, die der große Meister uns vorzauberte, sank für Adolf alles andere weit zurück. So konnte es beispielsweise geschehen, dass er, obwohl in der Hofoper eine großartige Verdi-Aufführung angesetzt war, die ich besuchen wollte, mich so lange bedrängte, bis ich endlich auf meinen Verdi verzichtete und mit ihm nach Währing hinauslief, um in der Volksoper Wagner zu hören. Ihm war ein mittelmäßiger Wagner noch 100-mal lieber als ein erstklassiger Verdi. Ich war freilich anderer Meinung darüber, aber was half es? Ich musste wie so oft nachgeben. Wenn es um eine Wagner-Aufführung ging, gab es für Adolf keinen Widerspruch. Gewiss hatte er die Oper, um die es sich damals handelte, ich weiß nicht mehr, ob es Lohengrin oder Tristan war, schon in der Hofoper, also in viel besserer Darstellung gehört, aber das war gar nicht entscheidend. Wagner zu hören war für ihn nicht das, was man einen Theaterbesuch nannte, sondern eine Möglichkeit, sich in jenen außergewöhnlichen Zustand zu versetzen, in den er beim Anhören der Musik Richard Wagners geriet, in jenes sich selbst vergessen, jenes in ein mystisches Traumland entschweben, dessen er bedurfte, um die ungeheuren Spannungen seines eruptiven Wesens zu ertragen. Ensemble und Orchester der Volksoper standen auf beachtlicher Höhe und überragten naturgemäß noch immer bei weitem das Niveau, das wir etwa von Linz her gewohnt waren. Der damalige Direktor Rainer Simons gastierte sogar gelegentlich mit seinem Ensemble in der Hofoper. Ein weiterer Vorteil war, dass man in der Volksoper am Währinger Gürtel für billiges Geld und ohne lange an der Kasse zu stehen einen Sitzplatz erhalten konnte. Was uns dort befremdete, war der nüchterne, neusachliche Stil des Gebäudes, die fantasielose, öde Ausstattung des Hauses, der eine ebenso leere wie nüchterne Inszenierung entsprach. Adolf nannte dieses Theater immer die Volksküche. Wir brachten von unseren gemeinsamen Theaterbesuchen in Linz die notwendigen Voraussetzungen mit, um in Wien das Werk des unsterblichen Meisters mit gesteigerter Anteilnahme genießen zu können. Wir kannten seine Werke gründlich, waren aber andererseits hinsichtlich der Aufführung keineswegs verwöhnt, so dass wir in der Hofoper, aber sogar auch im bescheidenen Währinger Theater den Eindruck hatten, die Welt Richard Wagners würde uns neu geschenkt. Es lohnte sich jetzt, dass wir so eingehend mit dem Schaffen des Bayreuther Meisters uns befasst hatten. Einige seiner Opern hatten wir bereits in Linz gesehen, den Lohengrin, nach wie vor Adolfs Lieblingsoper. Ich glaube, er hat ihn in Wien während unseres Zusammenseins gewiss 10-mal gesehen, kannten wir natürlich auswendig, ebenso die Meistersinger. Wie andere aus ihrem Goethe oder Schiller zitierten, so beriefen wir uns auf Wagner. Mit Vorliebe zitierten wir aus den Meistersingern. Wir wussten ja, dass Wagner mit der Gestalt des Hans Sachs seinem genialen Freunde Franz Liszt ein Denkmal setzen wollte, während er mit dem Beckmesser seinem erbitterten Gegner Hanslick an den Leib rückte. Wie oft hat Adolf den Vers aus der dritten Szene des zweiten Aktes zitiert? »Und doch, es will halt nicht gehen. Ich fühl's und kann's nicht verstehen. Kann's nicht behalten, doch auch nicht vergessen. Und fass ich es ganz, kann ich's nicht ermessen.« Für meinen Freund war dies die einmalige, ewig gültige Formel, mit der Richard Wagner die Verständnislosigkeit seiner Mitwelt gegeißelt hatte und die jetzt gewissermaßen als Motto über seinem eigenen Schicksale stand, denn der Vater, die Verwandten, die Lehrer, die Professoren hatten wohl gefühlt, dass mit ihm etwas Besonderes los sei, aber sie konnten es bei Gott nicht verstehen. Und erfassten die Menschen endlich, worum es ihm ging, blieben sie doch unfähig, sein Wollen messen zu können. Wie eine tägliche Mahnung, ein nie versagender Trost, standen diese Zeilen vor ihm, allgegenwärtig wie das Bild des großen Meisters selbst, an dem er sich in dunklen Stunden aufrichtete. Aber auch jene Opernwerke Wagners, die in Linz nicht aufgeführt worden waren, hatten wir nach Textbuch und Partitur eingehend studiert. So fand uns das wagnerische Wien wohl vorbereitet und es verstand sich von selbst, dass wir uns sogleich unter seine Anhänger einreihten und, wo es nur ging, mit glühendem Eifer für das Werk des Bayreuther Meisters eintraten. Die Eindrücke im Linzer Landestheater, die für uns damals Gipfelpunkte künstlerischen Erlebens waren, rückten angesichts der vollendeten Interpretationen der Musikdramen Wagners durch die von Gustav Mahler geleitete Wiener Hofoper in die Bescheidenheit provinzieller Aufführungen zurück, bei denen guter Wille mangelhaftes Können ersetzen musste. Aber Adolf wäre nicht Adolf gewesen, wenn er sich in diesem Falle mit einem bedauernden Rückerinnern begnügt hätte. Er liebte Linz, das er nach wie vor als seine Heimat bezeichnete, auch wenn er seine Eltern verloren hatte und in dieser Stadt nur noch ein einziger Mensch lebte, an dem er mit leidenschaftlicher Hingabe hing, Stefanie, die noch immer nicht wusste, was sie für jenen blassen Jüngling bedeutete, der Tag für Tag am Schmiedtoreck gestanden war und auf sie gewartet hatte. Das Kunstleben der Stadt Linz musste auf ein Niveau gebracht werden, das dem Niveau von Wien einigermaßen entsprach. Mit wilder Entschlossenheit ging Adolf ans Werk. Beim Abschied von Linz seinerzeit hatte er große Hoffnungen auf den Theaterbauverein gesetzt, dessen begeistertes Mitglied er geworden war. Aber diese wackeren Männer, die zusammengetreten waren, um Linz ein neues, würdiges Theater zu geben, brachten anscheinend wenig weiter. Man sah, man hörte nichts. Adolfs Ungeduld wuchs und wuchs. So machte er sich denn selbst an die Arbeit. Es bereitete ihm Freude, jenes repräsentative Bauen, das er im kaiserlichen Wien gelernt hatte, auf seine Heimatstadt anzuwenden. Dem Bahnhof mit seinen hässlichen Werkstätten, den verrußten Heizhäusern, den platzraubenden Gleisanlagen hatte er längst schon aus dem Stadtbilde entfernt und in die Welser Heide oder in den Raum vor der Bahnstation Kleinmünchen verlegt. Dadurch war es möglich, den Volksgarten zu erweitern, der einen Tiergarten, ein Palmenhaus und natürlich auch einen Leuchtstrahlbrunnen erhalten sollte. Inmitten dieses gepflegten Parkes solle sich das neue Linzer Opernhaus erheben, in den Ausmaßen kleiner als die Wiener Hofoper, in der technischen Ausrüstung aber ebenbürtig. Das alte landschaftliche Theater sollte zur Sprechbühne werden. Oper und Theater mussten eine gemeinsame Leitung erhalten. Von den Entwürfen, die Adolf damals vom neuen Linzer Opernhaus anfertigte, hat sich zu meiner Freude jene schon früher erwähnte Skizze erhalten, die auf der Vorderseite die Ausgestaltung des Zuschauerraums zeigt und auf der Rückseite die akustischen Verhältnisse andeutet, eine Skizze, die in ihrer treffsicheren Art zugleich beweist, wie sehr sich die zeichnerische Gestaltungsfähigkeit Adolfs durch seinen Wiener Aufenthalt bereits gesteigert hatte. Doch damit nicht genug. Linz sollte auch ein würdiges Konzertgebäude erhalten. Adolf entwarf eine Tonhalle, von der sich leider keine Zeichnung erhalten hat. Ich weiß nur mehr, dass diese als gewaltiger Rundbau gedachte Tonhalle ursprünglich auf dem Platz vor dem Jägermeierwald erstehen sollte, genau dort, wo man später ein Restaurant errichtete. Aber er kam dann von diesem Vorhaben ab und entschloss sich, die Tonhalle gleichfalls in den vergrößerten Stadtpark zu setzen, um eine enge Verbindung mit der Stadt herzustellen. Damit kam mein Freund über die trostlosen Zustände in seiner Heimatstadt hinweg. Mit umso größerem Genuss konnte er sich den künstlerischen Eindrücken Wiens hingeben. Wir sahen damals fast alle Werke Richard Wagners. Unvergesslich sind mir der Fliegende Holländer, Lohengrin, Tannhäuser, Tristan und Isolde, die Meistersinger von Nürnberg geblieben, ebenso die Aufführung des Ring und sogar des Parsival. Natürlich besuchte Adolf auch gelegentlich andere Opern, aber sie gaben ihm bei weitem nicht so viel wie die Werke Wagners. In Linz hatten wir bereits einen staunenswert guten Figaro erlebt, den damals Auderit dirigiert hatte und durch den Adolf in helles Entzücken versetzt worden war. Auderit kam später an die Volksoper nach Wien. Ich erinnere mich noch, wie er am Heimweg sagte, das Linzer Theater solle sich künftig nur noch auf Opern konzentrieren, die es, wie diesen Figaro, leicht bewältigen könne. Hingegen war die Zauberflöte in Bezug auf die Inszenierung leider misslungen und Webers Freischütz so schlecht, dass Adolf diese Oper nie mehr sehen wollte. Das war in Wien naturgemäß anders. Nicht nur die Opern Mozarts, auch Beethovens Fidelio sahen wir in vollendeter Form. Trotzdem auch die italienischen Meister wie Donizetti, Rossini, Bellini und vor allem Verdi sowie der damals durchaus modern wirkende Puccini in Wien durchaus geschätzt wurden und ausverkaufte Häuser erlebten, konnte sich Adolf für die italienische Oper nicht erwärmen. Von Giuseppe Verdi sahen wir gemeinsam Maskenball, Troubadour, Rigoletto und Traviata, aber am ehesten sprach ihn doch noch die Aida an. Die Handlung der italienischen Opern war ihm zu sehr auf das Effektvolle, auf den großen Auftritt ausgerichtet. Das Tückische, Verschlagene, Heuchlerische lehnte er als Motiv eines Dramas ab. Einmal sagte er zu mir, »Was würden die Italiener tun, wenn sie keinen Dolch hätten?« Die Musik Verdis war ihm im gewissen Sinne zu anspruchslos, zu einseitig auf Melodie ausgerichtet. Wie reich und vielfältig war hingegen die Tonwelt Richard Wagners. Als wir einmal auf der Wienzeile einen Werkelmann hörten, der an seinem Leierkasten das La Donna e Mobile herunterorgelte, sagte Adolf, »Da hast du jetzt deinen Verdi!« Als ich einwarf, dass kein Komponist vor dieser Profanierung seiner Werke sicher wäre, fuhr er mich wütend an, »Kannst du dir etwa die Gralserzählung im Leierkasten denken?« Weder Gounod, dessen Margarete er als kitschig bezeichnete, noch Tschaikowski oder Smetana konnten ihm Eindruck machen. Hierbei stand ihm ohne Zweifel seine einseitige Haltung zur deutschen Sagenwelt im Wege. Meine These, dass sich die Musik an alle Völker der Welt und Nationen wenden müsse, lehnte er ab. Für ihn galt nur deutsche Art und deutsches Wesen und deutscher Sinn. Nur die deutschen Meister ließ er gelten. Wie oft sagte er zu mir, er sei stolz, einem Volke anzugehören, das solche Meister hervorgebracht habe. Was kümmerten ihn die anderen? Weil er sie nicht gelten lassen wollte, redete er sich auch ein, dass ihm ihre Musik nicht gefiele. Wir gerieten in diesem Punkte oftmals hart aneinander. Doch immer wieder fanden wir uns bei Richard Wagner. Im Laufe meiner musikalischen Berufsausbildung hatte ich neue, wesentliche Einblicke in das kompositorische Schaffen des Meisters gewonnen. Damit wuchs mein Verständnis, mein Eingehen auf seine Musik. Adolf nahm an dieser Entwicklung meiner musikalischen Auffassungsgabe lebhaften Anteil. Seine Hingabe und Verehrung für Wagner gewann geradezu die Form einer religiösen Verzückung. Wenn Adolf die Musik Wagners hörte, war er wie verwandelt. Dann fiel alle Heftigkeit von ihm ab, er wurde still, fügsam, lenkbar. Die Unruhe schwand aus seinem Blick, was ihn tagsüber bewegte, versank ins Nichts. Das eigene Schicksal, so schwer es auf ihm lastete, wurde ausgelöscht. Er fühlte sich nicht mehr als ein von der menschlichen Gesellschaft Ausgestoßener, ein Verkannter, Einsamer. Wie ein Rausch, eine Ekstase kam es über ihn. Willig ließ er sich in jene mythische Welt emportragen, die für ihn viel wirklicher war als die reale Welt des Tages. Aus dem dumpfen, muffigen Kerker des Hinterhauses entrückte er in die seligen Gefilde der germanischen Vorzeit, in jene für ihn ideale Welt, die ihm bei seinen Bemühungen als höchstes Ziel vorschwebte. Als er 30 Jahre später mich, seinen Freund, den er als Schüler des Wiener Konservatoriums verlassen hatte, in Linz wiedersah, war er überzeugt, in ihm einen tüchtigen Kapellmeister anzutreffen. Als ich dann als bescheidener Gemeindebeamter vor ihm stand, der nun Kanzler des Reiches geworden war, zielte er auf die Übernahme eines Orchesters durch mich. Ich lehnte dankend ab. Ich fühlte mich dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen. Als er einsah, dass seinem Freunde mit diesem großzügigen Angebot nicht zu helfen war, erinnerte er sich der gemeinsamen Jugenderlebnisse im Linzer Landestheater und in der Wiener Hofoper, die unsere Freundschaft aus dem Alltäglichen in die weihevollen Sphären seiner Welt emporgehoben hatten, und lud mich ein, nach Bayreuth zu kommen. Ich hätte nicht gedacht, dass jene außergewöhnlichen künstlerischen Erlebnisse während meiner Wiener Studienzeit noch einer Steigerung fähig wären. Und doch war es so, denn was ich in Bayreuth als Gast meines ehemaligen Jugendfreundes erleben konnte, stellt die Krönung dessen dar, was Richard Wagner in meinem Leben